90% aller Menschen, die in einem Feuer sterben, sterben an Rauchvergiftung. Ich präsentiere Ihnen meinen Partner und den Mann, der den Brand gelegt hat. La la la la la la la la. Oh yeah. Vergessen ist so leicht. Vergessen ist so leicht. Oh. La la la la la la la la. Im dritten Stock bricht Feuer aus. Doch das macht mich nicht heiß. Ich finde Panik, es sieht bescheuert aus. Auf den Alarm geb ich nen Scheiß. Schnell in Sicherheit, wieso? Jetzt zu gehen wäre viel zu leicht. Viel zu leicht, viel zu leicht, ja. Die Gefahr kapier ich schon. Nur ich ignoriere sie immer gleich. Son und kleiner Joint ist schnell gebaut. Vergessen ist so leicht. Viel zu leicht, viel zu leicht, ja. Irgendwer, der holt mich hier schon raus. Vergessen ist so leicht. Ich muss mich konzentrieren beim Bauen, denn der Strom ist scheinbar weg. Am Fenster wird es mir zu laut. Ich leg mich wieder in mein Bett. Kleiner Joint ist schnell gebaut. Vergessen ist so leicht. Viel zu leicht, viel zu leicht, oh. Irgendwer, der holt mich hier schon raus. Vergessen ist so leicht. Vergessen ist viel zu leicht.